die braut von messina oder die feindlichen brüder ein trauerspiel mit chören von friedrich von schiller erster aufzug vierter-sechster auftritt vierter auftritt isabella mit ihren söhnen hervortretend blick nieder hohe königin des himmels und halte deine hand auf dieses herz daß es der übermut nicht schwellend hebe denn leicht vergäße sich der mutter freude wenn sie sich spiegelt in der söhne glanz zum erstenmal seitdem ich sie geboren umfass ich meines glückes fülle ganz denn bis auf diesen tag mußt ich gewaltsam des herzens fröhliche ergießung teilen vergessen ganz mußt ich den einen sohn wenn ich der nähe mich des andern freute o meine mutterliebe ist nur eine und meine söhne waren ewig zwei sagt darf ich ohne zittern mich der süßen gewalt des trunknen herzens überlassen zu don manuel wenn ich die hand des bruders freundlich drücke stoß ich den stachel nicht in deine brust zu don cesar wenn ich das herz an seinem anblick weide ist's nicht ein raub an dir o ich muß zittern daß meine liebe selbst die ich euch zeige nur eures hasses flammen heft'ger schüre nachdem sie beide fragend angesehen was darf ich mir von euch versprechen redet mit welchem herzen kamet ihr hieher ist's noch der alte unversöhnte haß den ihr mit herbringt in des vaters haus und wartet draußen vor des schlosses toren der krieg auf augenblicke nur gebändigt und knirschend in das eherne gebiß um alsobald wenn ihr den rücken mir gekehrt mit neuer wut sich zu entfesseln chor krieg oder frieden noch liegen die lose dunkel verhüllt in der zukunft schoße doch es wird sich noch eh wir uns trennen entscheiden wir sind bereit und gerüstet zu beiden isabella im ganzen kreis umherschauend und welcher furchtbar kriegerischer anblick was sollen diese hier ist's eine schlacht die sich in diesen sälen zubereitet wozu die fremde schar wenn eine mutter das herz aufschließen will vor ihren kindern bis in den schoß der mutter fürchtet ihr der arglist schlingen tückischen verrat daß ihr den rücken euch besorglich deckt o diese wilden banden die euch folgen die raschen diener eures zorns sie sind nicht eure freunde glaubet nimmermehr daß sie euch wohlgesinnt zum besten raten wie könnten sie's von herzen mit euch meinen den fremdlingen dem eingedrungnen stamm der aus dem eignen erbe sie vertrieben sich über sie der herrschaft angemaßt glaubt mir es liebt ein jeder frei sich selbst zu leben nach dem eigenen gesetz die fremde herrschaft wird mit neid ertragen von eurer macht allein und ihrer furcht erhaltet ihr den gern versagten dienst lernt dies geschlecht das herzlos falsche kennen die schadenfreude ist's wodurch sie sich an eurem glück an eurer größe rächen der herrscher fall der hohen häupter sturz ist ihrer lieder stoff und ihr gespräch was sich vom sohn zum enkel forterzählt womit sie sich die winternächte kürzen o meine söhne feindlich ist die welt und falsch gesinnt es liebt ein jeder nur sich selbst unsicher los und wandelbar sind alle bande die das leichte glück geflochten laune löst was laune knüpfte nur die natur ist redlich sie allein liegt an dem ew'gen ankergrunde fest wenn alles andre auf den sturmbewegten wellen des lebens unstet treibt die neigung gibt den freund es gibt der vorteil den gefährten wohl dem dem die geburt den bruder gab ihn kann das glück nicht geben anerschaffen ist ihm der freund und gegen eine welt voll kriegs und truges steht er zweifach da chor ja es ist etwas großes ich muß es verehren um einer herrscherin fürstlichen sinn über der menschen tun und verkehren blickt sie mit ruhiger klarheit hin uns aber treibt das verworrene streben blind und sinnlos durchs wüste leben isabella zu don cesar du der das schwert auf seinen bruder zückt sieh dich umher in dieser ganzen schar wo ist ein edler bild als deines bruders zu don manuel wer unter diesen die du freunde nennst darf deinem bruder sich zur seite stellen ein jeder ist ein muster seines alters und keiner gleicht und keiner weicht dem andern wagt es euch in das angesicht zu sehn o raserei der eifersucht des neides ihn würdest du aus tausenden heraus zum freunde dir gewählt ihn an dein herz geschlossen haben als den einzigen und jetzt da ihn die heilige natur dir gab dir in der wiege schon ihn schenkte trittst du ein frevler an dem eignen blut mit stolzer willkür ihr geschenk mit füßen dich wegzuwerfen an den schlechtern mann dich an den feind und fremdling anzuschließen don manuel höre mich mutter don cesar mutter höre mich isabella nicht worte sind's die diesen traurigen streit erledigen hier ist das mein und dein die rache von der schuld nicht mehr zu sondern wer möchte noch das alte bette finden des schwefelstroms der glühend sich ergoß des unterirdschen feuers schreckliche geburt ist alles eine lavarinde liegt aufgeschichtet über dem gesunden und jeder fußtritt wandelt auf Zerstörung. Nur dieses eine leg ich euch ans Herz. Das Böse, das der Mann, der Mündige, dem Manne zufügt, das, ich will es glauben, vergibt sich und versöhnt sich schwer. Der Mann will seinen Hass und keine Zeit verändert den Ratschluss, den er wohl besonnen faßt. Doch eures Haders Ursprung steigt hinauf in unverständ'ger kindheit frühe zeit sein alter ist's was ihn entwaffnen sollte fraget zurück was euch zuerst entzweite ihr wißt es nicht ja fändet ihr's auch aus ihr würdet euch des kind'schen haders schämen und dennoch ist's der erste kinderstreit der fortgezeugt in unglücksel'ger kette die neuste unbill dieses tags geboren denn alle schwere taten die bis jetzt geschahn sind nur des argwohns und der rache kinder und jene knabenfehde wolltet ihr noch jetzt fortkämpfen da ihr männer seid beide hände fassend o meine söhne kommt entschließet euch die rechnung gegenseitig zu vertilgen denn gleich auf beiden seiten ist das unrecht seid edel und großherzig schenkt einander die unabtragbar ungeheure schuld der siege göttlichster ist das vergeben in eures vaters gruft werft ihn hinab den alten haß der frühen kinderzeit der schönen liebe sei das neue leben der eintracht der versöhnung sei's geweiht sie tritt einen schritt zwischen beide zurück als wollte sie ihnen raum geben sich einander zu nähern beide blicken zur erde ohne einander anzusehen chor höret der mutter vermahnende rede wahrlich sie spricht ein gewichtiges wort lasst es genug sein und endet die fehde oder gefällt's euch so setzet sie fort was euch genehm ist das ist mir gerecht ihr seid die herrscher und ich bin der knecht isabella nachdem sie einige zeit innegehalten und vergebens eine äußerung der brüder erwartet mit unterdrücktem schmerz jetzt weiß ich nichts mehr ausgeleert hab ich der worte köcher und erschöpft der bitten kraft im grabe ruht der euch gewaltsam bändigte und machtlos steht die mutter zwischen euch vollendet ihr habt freie macht gehorcht dem dämon der euch sinnlos wütend treibt ehrt nicht des hausgotts heiligen altar lasst diese halle selbst die euch geboren den schauplatz werden eures wechselmords vor eurer mutter aug zerstöret euch mit euren eignen nicht durch fremde hände leib gegen leib wie das thebanische paar rückt aufeinander an und wutvoll ringend umfanget euch mit eherner umarmung leben um leben tauschend siege jeder den dolch einbohrend in des andern brust daß selbst der tod nicht eure zwietracht heile die flamme selbst des feuers rote säule die sich von eurem scheiterhaufen hebt sich zweigespalten voneinander teile ein schaudernd bild wie ihr gestorben und gelebt sie geht ab die brüder bleiben noch in der vorigen entfernung voneinander stehen fünfter auftritt beide brüder beide chöre chor es sind nur worte die sie gesprochen aber sie haben den fröhlichen mut in der felsigten brust mir gebrochen ich nicht vergoß das verwandte blut rein zum himmel erheb ich die hände ihr seid brüder bedenket das ende don cesar ohne don manuel anzusehen du bist der ältre bruder rede du dem erstgebornen weich ich ohne schande don manuel in derselben stellung sag etwas gutes und ich folge gern dem edeln beispiel das der jüngre gibt don cesar nicht weil ich für den schuldigeren mich erkenne oder schwächer gar mich fühle don manuel nicht kleinmuts zeit don cesar wer ihn kennt fühlt er sich schwächer wird er stolzer reden don cesar denkst du von deinem bruder nicht geringer don manuel du bist zu stolz zur demut ich zur lüge don cesar verachtung nicht erträgt mein edles herz doch in des kampfes heftigster erbittrung gedachtest du mit würde deines bruders don manuel du willst nicht meinen tod ich habe proben ein mönch erbot sich dir mich meuchlerisch zu morden du bestraftest den verräter don cesar tritt etwas näher hätt ich dich früher so gerecht erkannt es wäre vieles ungeschehn geblieben don manuel und hätt ich dir ein so versöhnlich herz gewußt viel mühe spart ich dann der mutter don cesar du wurdest mir viel stolzer abgeschildert don manuel es ist der fluch der hohen daß die niedern sich ihres offnen ohrs bemächtigen don cesar lebhaft so ist's die diener tragen alle schuld don manuel die unser herz in bitterm haß entfremdet don cesar die böse worte hin und wider trugen don manuel mit falscher deutung jede tat vergiftet don cesar die wunde nährten die sie heilen sollten don manuel die flamme schürten die sie löschen konnten don cesar wir waren die verführten die betrognen don manuel das blinde werkzeug fremder leidenschaft don cesar ist's wahr daß alles andere treulos ist don manuel und falsch die mutter sagt's du darfst es glauben don cesar so will ich diese bruderhand ergreifen er reicht ihm die hand hin don manuel ergreift sie lebhaft die mir die nächste ist auf dieser welt beide stehen hand in hand und betrachten einander eine zeitlang schweigend don cesar ich seh dich an und überrascht erstaunt find ich in dir der mutter teure züge don manuel und eine ähnlichkeit entdeckt sich mir in dir die mich noch wunderbarer rühret don cesar bist du es wirklich der dem jüngern bruder so hold begegnet und so gütig spricht don manuel ist dieser freundlich sanftgesinnte jüngling der übelwollend mir gehäß'ge bruder wiederum stillschweigen jeder steht in den anblick des andern verloren don cesar du nahmst die pferde von arabscher zucht in anspruch aus dem nachlaß unsers vaters den rittern die du schicktest schlug ich's ab don manuel sie sind dir lieb ich denke nicht mehr dran don cesar nein, nimm die rosse, nimm den wagen auch des vaters, nimm sie, ich beschwöre dich. Don Manuel. Ich will es thun, wenn du das Schloss am Meere beziehen willst, um das wir heftig stritten. Don Cesar. Ich nehm es nicht, doch bin ich's wohl zufrieden, dass wir's gemeinsam brüderlich bewohnen. Don Manuel. So sei's. Warum ausschließend Eigentum besitzen, da die Herzen einig sind? Don Cesar. Warum noch länger abgesondert leben, da wir, vereinigt, jeder reicher werden? Don Manuel. Wir sind nicht mehr getrennt, wir sind vereinigt. Er eilt in seine Arme. Erster Chor zum zweiten. Was stehen wir hier noch feindlich geschieden, da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg ich und biete dir Frieden. Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, sind wir Bürger und Söhne von einem Lande. Beide Chöre umarmen sich. Sechster Auftritt. Ein Bote tritt auf. Zweiter Chor zu Don Cesar. Den Späher, den du ausgesendet, Herr, erblick ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cesar. Gute Botschaft harret dein, denn fröhlich strahlt der Blick des Kommenden. Bote. Heil mir und heil der fluchbefreiten Stadt, des schönsten Anblicks wird mein Auge froh. Die Söhne meines Herrn, die Fürsten seh ich in friedlichem Gespräche, Hand in Hand, die ich in heißer Kampfeswut verlassen. Don Cesar. Du siehst die Liebe aus des Hasses Flammen wie einen neu verjüngten Phönix steigen. Bote. Ein zweites leg ich zu dem ersten Glück, mein Botenstab ergrünt von frischen Zweigen. Don Cesar, ihn beiseite führend. Lass hören, was du bringst. Bote. Ein einz'ger Tag will alles, was erfreulich ist, versammeln. Auch die Verlorene, nach der wir suchten, sie ist gefunden, Herr. Sie ist nicht weit. Don Cesar. Sie ist gefunden. O, wo ist sie? Sprich! Bote. Hier in Messina, Herr, verbirgt sie sich. Don Manuel. Zu dem ersten Halbchor gewendet. Von hoher Röte Glut seh ich die Wangen des Bruders glänzen und sein Auge blitzt. Ich weiß nicht, was es ist, doch ist's die Farbe der Freude und mit freuend teil ich sie. Don Cesar zu dem Boten. Komm, führe mich. Leb wohl, Don Manuel. Im Arm der Mutter finden wir uns wieder. Jetzt fordert mich ein dringend Werk von hier. Er will gehen. Don Manuel. Verschieb es nicht, das Glück begleite dich. Don Cesar besinnt sich und kommt zurück. Don Manuel, mehr als ich sagen kann, freut mich dein Anblick. Ja, mir ahnet schon, wir werden uns wie Herzensfreunde lieben. Der lang gebundne Trieb wird freud'ger nur und mächt'ger streben in der neuen Sonne. Nachholen werd ich das verlorne Leben. Don Manuel. Die Blüte deutet auf die schöne Frucht. Don Cesar. Es ist nicht recht, ich fühl's und tadle mich, dass ich mich jetzt aus deinen Armen reiße. Denk nicht, ich fühle weniger als du, weil ich die festlich schöne stunde rasch zerschneide. Don Manuel mit sichtbarer Zerstreuung. Gehorche du dem Augenblick, der Liebe gehört von heute an das ganze Leben. Don Cesar. Entdeckt ich dir, was mich von hinnen ruft? Don Manuel. Lass mir dein Herz, dir bleibe dein Geheimnis. Don Cesar. Auch kein Geheimnis trenn uns ferner mehr, bald soll die letzte dunkle Falte schwinden. Zu dem Chor gewendet. Euch künd ich's an, damit ihr's alle wisset. Der Streit ist abgeschlossen zwischen mir und dem geliebten Bruder. Den erklär ich für meinen Todfeind und Beleidiger und werd ihn hassen wie der Hölle Pforten, der den erloschnen Funken unsers Streits aufbläst zu neuen Flammen. Hoffe keiner, mir zu gefallen oder Dank zu ernten, der von dem Bruder Böses mir berichtet, mit falscher Dienstbegier den bittern Pfeil des raschen Worts geschäftig weitersendet. Nicht Wurzeln auf der Lippe schlägt das Wort, das unbedacht dem schnellen Zorn entflohen, doch von dem Ohr des Argwohns aufgefangen, kriecht es wie Schlingkraut endlos treibend fort und hängt ans Herz sich an mit tausend Ästen. So trennen endlich in Verworrenheit unheilbar sich die Guten und die Besten. Er umarmt den Bruder noch einmal und geht ab, von dem zweiten Chore begleitet. Ende von erster Aufzug, sechster Auftritt.